Wir befinden uns im Jahre 50 vor Christi Geburt. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein. Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für die römischen Legionäre, die als Besatzung in den befestigten Lagern Barbarorum, Aquarium, Laudanum und Kleinbonum liegen. Ganz besonders dann nicht, wenn sich auch noch ein Generalinspekteur aus Rom angekündigt hat, um das befestigte Lager Kleinbonum ein wenig auf Trab zu bringen. Ich bin Generalinspekteur Lucius Nichts als Verdruss, Sonderbeauftragter von Julius Caesar im Range eines Präfekten. Caesar ist außer sich beim Jupiter, deshalb bin ich hier. Ganz Gallien verhält sich friedlich, nur das kleine rebellische Dorf in eurem Bezirk wagt noch Caesar zu trotzen. Und jetzt werden wir unter meiner Führung dieses Dorf mit blankem Pilum angreifen und auf Vordermann bringen. Womit Lucius Nichts als Verdruss nicht gerechnet hat, ist, dass sich alle römischen Legionäre augenblicklich vor dem Lazarett anstellen, um nicht gegen die Gallier kämpfen zu müssen. Und die Römer wissen schon warum. Aber ein Generalinspekteur verfügt über einiges Durchsetzungsvermögen und die nötige Macht. Die Legionäre werden doch das Pilum tragen, den schweren Wurfspieß, und gegen die Gallier ziehen. Im gallischen Dorf führt man indessen ein geruhsames Leben. Zu geruhsam für manche. Sag mal, Asterix, die Römer greifen uns gar nicht mehr an, ob wir sie beleidigt haben? Unsinn! Liefere deine Hinkelsteine ab, dann gehen wir Wildschweine jagen. Bin schon unterwegs! Bin schon wieder da. Dann lass uns gehen. Wenn man den Römern schreiben würde, man könnte ihnen zum Beispiel sagen, dass... Ihr wollt mir doch nicht weismachen, dass diese Handvoll Gallier euch Widerstand leisten kann. Die Römer. Fein. Komm, wir sagen den anderen Bescheid. Wozu denn? Wir zwei erledigen das für sie und fertig. Da braucht man doch nicht alle Welt zu behelligen. Obelix, du bist ein Egoist. Die anderen haben auch ein Recht darauf, sich zu amüsieren. Die Römer sind für alle da. Los, komm. Es ist doch immer das Gleiche. Das ist einfach ungerecht. Wenn sie Römer wollen, dann sollen sie sich doch selber welche suchen. Aber Obelix' Protest nützt nichts. Alle wollen schließlich ihren Spaß haben. Kurz darauf drängen die Gallier aus ihrem Dorf. Höchstens drei oder vier für jeden. Asterix, gibst du mir deine? Was meint das für mich? Los, worauf wartet ihr noch, ihr fünften Römer? Zum Angriff, los, zum Angriff! Nach kurzem, aber heftigen Kampf ziehen sich die Römer zurück und finden sich, wie soll es anders sein, geschlossen vor dem Lazarett ein, der Krankenstation des Lagers. Und diesmal haben sie allen Grund dazu. Na schön, ich habe eine bessere Idee. Wenn wir die Gallier nicht besiegen können, dann schneiden wir sie wenigstens von der Außenwelt ab. Sofort wird der Plan in die Tat umgesetzt. Exegi monumentum aere perennius. Ich habe ein Denkmal errichtet, dauerhafter als Erz. Rund um das Dorf der Gallier lässt Lucius Nichts als Verdruss eine riesige Holzwand errichten. Eine Palisade rund um unser Dorf. Die spinnen, die Römer. Da ihr so bösartig seid, bei Minerva, schließe ich euch in eurem Dorf ein. Dann könnt ihr nicht mehr ausziehen, um uns Römer das Fürchten zu lehren. Ihr werdet euch von dem ernähren müssen, was die Erde eures Dorfes hervorbringt. Und man wird euch vergessen. Römer, wir sind in Gallien zu Hause und wir gehen dahin, wo es uns passt. Ich schlage dir eine Wette vor. Trotz deiner Palisade und deiner Legionäre werden wir das Dorf verlassen und eine Tour durch Gallien machen. Aus jeder Gegend bringen wir Spezialitäten mit und nach unserer Rückkehr laden wir dich zu einem Festessen ein als Beweis dafür, dass wir nicht gelogen haben. Ich schlage ein, Gallier. Und wenn ihr gewinnt, so will ich die Belagerung aufheben, nach Rom zurückkehren und Julius Caesar meine Niederlage eingestehen. Wenn ihr nach Rom kommt, grüßt Gaius Bistus. Das ist ein Freund von mir. Während nichts als Verdruss seinen Centurio anweist, ein scharfes Auge auf die Gallier zu haben, arbeitet Asterix in aller Ruhe die Reiseroute aus. Von Miraculix erhält er, wie vor jedem Abenteuer, noch ein Fläschchen Zaubertrank. Soll ich einen Hinkelstein mitnehmen, Asterix? Man weiß nie, wozu man ihn brauchen kann. Nein, nein, nimm lieber einen großen Sack mit für die Spezialitäten, die wir in den verschiedenen Städten Galliens kaufen wollen, Obelix, mein Freund. Gehen wir? Nach dir, Asterix. Dann folgt der große Aufbruch zur Tour de France. Trubadix würde gern ein Abschiedsliedchen singen, nimmt angesichts einer besonders großen Keule doch lieber Abstand davon. Die anderen greifen die Römer im Süden an und haben noch einmal ihren Spaß. Während Asterix und Obelix die Palisade im Norden durchbrechen. Die kommen nicht weit. Lasst in ganz Gallien höchste Alarmstufe ausrufen. Schickt sofort einen berittenen Boten aus. Wenn sie die Wette gewinnen, sind wir vor den Galliern blamiert. Und nicht nur vor denen. Asterix und Obelix sind inzwischen auf dem Weg nach Rotomagus, dem heutigen Rouen. Von dort aus wollen sie dann auf dem Fluss weiter nach Lutetia, Paris, ihrem ersten Etappenziel. Während sie in einiger Entfernung von einem berittenen Legionär überholt werden, fragen die beiden einen melkenden Bauer nach dem Weg. Geht's hier nach Rotomagus? Kann sein. Ist noch weit? Kann sein. Kann auch nicht sein. Unbeirrt gehen die Gallier weiter und kommen kurz darauf am Ortsschild von Rotomagus vorbei. Kann sein, dass wir da sind, Obelix. Doch kaum sind sie in der Stadt, will eine römische Patrouille sie ergreifen. Jetzt ist klar, was der römische Reiter vor nicht allzu langer Zeit hier im Ort wollte. Er hat überall verkündet, dass zwei Gallier, ein kleiner und ein dicker, vogelfrei sind und somit gejagt werden dürfen. Ein Dicker? Was für ein Dicker? Asterix und Obelix verstecken sich am Fluss. Und die Römer haben keine Chance, die beiden zu finden. Denn von den Einheimischen hören sie immer nur, kann schon sein, dass die Männer hier vorbeigekommen sind. Vielleicht, aber auch nicht. Oder ich sag nicht, dass es nicht sein kann. Ich sag aber auch nicht ja. Oder kann sein, vielleicht auch nicht. Und Ähnliches. Unsere beiden Freunde nutzen die Gelegenheit, als ein Schiff vorbeikommt und fahren einfach mit nach Lutetia. Obelix hilft ein wenig paddeln und deshalb dauert es nicht lange. Hier in Lutetia sind wir ungestört. In dem Gewühl finden uns die Römer bestimmt nicht. Das ist auch nicht besser geworden als bei unserem letzten Besuch. Das Gewühl. Lass uns Schinken kaufen. Der Schinken aus Lutetia ist berühmt. Und schon ist das erste Souvenir im Beutel. Aber kaum haben sie die Metzgerei wieder verlassen. Die Patrouille, nichts wie weg. Komm, Obelix, für unsere nächste Etappe brauchen wir ein Fahrzeug. Sie dürfen keine Zeit verlieren. Also besorgen sie sich einen Pferdewagen und auf geht's. Das nächste Etappenziel heißt Camaracum oder Cambay. Was gibt's da für eine Spezialität? Backpfeifen. Oh, ich frag in aller Höflichkeit und Ehre. Du kennst sie nicht. Sie sind sehr gut. Eine Art Pfefferminzbonbon. Aber du wirst schon sehen, wir sind da. Na sowas. Camaracum Backpfeifen. Ein riesiges Schild. Es sieht so aus, als seien sie auch noch stolz darauf. Kommst du, Obelix? Ja. wir hätten gern ein paar Backpfeifen. Die könnt ihr sofort haben, Gallia. Jetzt haben wir euch. Schon wieder eine Patrouille. Du hast uns nur gesehen, Römer, aber du hast uns noch nicht. Komm und hol uns. Na, warte. Weißt du, wie Backpfeifen schmecken? Das zweite Reiseandenken ist im Beutel. Aber wieder wurden Asterix und Obelix länger aufgehalten als gewünscht. Da passt es gut, dass die nächste Straßensperre kein Hindernis für sie ist. Die Römer denken, sie wären vom Abschleppdienst, weil sie einen liegen gebliebenen Legionär mit seinem Wagen ziehen. Und hinter der Sperre hängen sie ihn einfach ab. Schau, Obelix, wir nähern uns Durocortorum, unserer nächsten Etappe. Hier kaufen wir Wein, ja? Wie kommst du nur darauf? Na, weil es hier überall auf den Schildern steht. Im Ort, den man heute übrigens Reims nennt, halten die beiden an und suchen eine Weinhandlung auf. Wir lassen den Wagen hier stehen. Mhm. Er ist ein bisschen zu auffällig. Wir wollen uns in Durocortorum nicht zu lange aufhalten. Unsere Verfolger sind uns dicht auf den Fersen. In der Weinhandlung erfahren sie nicht nur, dass der Wein hier besonders gut ist, sondern auch, dass er besonders spritzig, perlig ist. Und dass er bei großen Anlässen verwendet wird, zum Beispiel bei Galeerentaufen. Außerdem lernen sie, dass es herben Wein gibt, trockenen, halbtrockenen und süßen. Und weil sie sich nicht entscheiden können, nehmen sie einfach von jedem eine Amphore. Am Schluss teilt ihnen der Weinhändler noch mit, dass sie vorsichtig sein sollen. Die Korken fliegen leicht aus den Amphoren heraus. Das bekommt der erste Römer zu spüren, der sie aufhalten will. Halt, Gallier! Gib mir eine Amphore, Obelix. Herb! Herb! An die Kinnspitze. Ganz schön, Herb. Und jetzt weiter. Wir meiden lieber die Straßen und gehen querfeldein. Ohne Wagen geht die Tour weiter. Quer durch die Wälder und über die Felder. Und irgendwann... Ich hab Hunger, Asterix. Bei all den Leckereien in meinem Sack. Die werden nicht angerührt, Obelix. Wir müssen diese Kostproben unangetastet in unser Dorf bringen. Asterix, hier riecht's nach gebratenem Wildschwein. Das kommt von da drüben. Es gibt Augenblicke, da kann ich über deinen feinen Riecher nur staunen. Beim Teutates. Da, eine Hütte. Obelix. Es wäre klüger, wenn wir uns mit ein paar Wurzeln zufrieden geben würden. Wurzeln sind gut für Wildschweine und Wildschweine sind gut für uns. So ist jedem gedient. Also los, ich klopf mal an. Nein, Obelix, nein, nein! Wie oft soll ich dir noch sagen, du sollst an keine Tür klopfen? Ich hab's vergessen. Was ist? Oh, sind doch die beiden Gallier, die die Römer überall suchen. Ein kleiner und ein dicker mit einem Sack. Wir haben uns gefragt, mein Freund und ich, ob ihr uns vielleicht eine Mahlzeit zubereiten könntet. Gegen Bezahlung natürlich. Nur hereinspaziert. Ihr seid meine Gäste. Ich bin immer glücklich, wenn ich meinen Landsleuten helfen kann. So wahr ich Heuchlerix heiße. Und tatsächlich. Im Handumdrehen hat der Gallier einige gebratene Wildschweine auf den Tisch gezaubert. Also wirklich, wir missbrauchen deine Großzügigkeit. Ich glaube, ich werde sie noch ein bisschen mehr missbrauchen. Esst nur, esst nur. Die Römer werden mir die Mahlzeit reichlich vergelten. Nach dem guten Essen habe ich nicht übel Lust, ein Schläfchen zu machen. So ist's recht. Macht einen Verdauungsschlaf. Ich mache derweil eine Besorgung. Legst du dich nicht hin, Obelix? Nein, ich lauf noch mal ums Haus, nachsehen, ob ich nicht noch ein Wildschwein finde. Ich bin nicht richtig satt geworden. Währenddessen ist Heuchlerix zu den Römern unterwegs, um seine Gäste zu verraten. Ich bin ein schlechter Mensch, aber das muss es ja auch geben. Und schließlich mache ich es ja aus einem guten Grund, des lieben Geldes wegen. Die Römer versprechen ihm 200 Sesterze, wenn es stimmt, dass die gesuchten Gallier in seiner Hütte sind. Und 200 Peitschenhiebe, wenn es nicht stimmt. Ich verbitte mir jeglichen Zweifel an meinen Worten. Man hat schließlich auch seinen Stolz. Dann machen sich die Römer schwer bewaffnet auf den Weg. Hier ist es. Sie sind da drin. Ich verstecke mich lieber hier draußen, um euch nicht bei der Arbeit zu stören. Na gut, los Leute! Gar nicht dumm von Heuchlerix. So kann ihm erst einmal nichts passieren. Aber das wäre gar nicht nötig gewesen, denn den Römern gelingt es, Asterix im Schlaf zu überraschen und in Ketten zu legen. Er hat nicht einmal mehr Zeit, einen Schluck Zaubertrank zu trinken. Heuchlerix erhält seine 100 Sesterzen. Wieso nur 100? Naja, weil eben die Römer nur einen der gesuchten Gallier in der Hütte gefunden haben. Was? Nur einer? Bloß weg hier, bevor der zweite zurückkommt. Die große Kiste. Und dann brauche ich den Topf. Und eine Schüssel. Juhu, Asterix, da bin ich. Schau mal, was ich gefunden habe, Asterix. 2 Wildschweine. Wenn du willst, gebe ich dir ein Häppchen ab. Ja, nanu, wo ist denn Asterix? Ich weiß nicht. Euer Freund ist aufgebrochen. Ich konnte ihn nicht zurückhalten. Asterix wäre nie ohne mich aufgebrochen. Wo ist er? Sag es sonst. Erbarmen! Ich sag ja alles. Ich bin ein ganz übles Subjekt, ein Opfer der Schundliteratur. Ich habe Asterix an die Römer verkauft. Was? Ja, die haben ihn in die benachbarte Garnisonstadt geschleppt. Wie heißt diese Stadt? Die, wo wie du rum. Versuch nicht, mich zu bestechen. Nein. Ich will keinen Rum, ich will den Namen der Stadt wissen. Ja, so heißt doch die Stadt. Die, wo du rum, sie liegt im Osten. Gut. Nie mehr werde ich meine Landsleute verraten. Es ist zwar ein recht gut bezahlter Job, aber viel zu riskant und moralisch untragbar. Endlich kann Obelix einmal so richtig zeigen, was er kann. Mit dem Souvenirbeutel auf den Schultern läuft er so schnell er kann nach Divodurum. Heute kennt man es unter dem Namen Metz. Asterix wurde sicher ins Gefängnis gesteckt. Und am schnellsten finde ich ihn, wenn ich mich auch ins Gefängnis stecken lasse. Am besten verberge ich mich hier hinter der Ecke. Und sobald ein römischer Legionär daherkommt, gebe ich ihm zack einen Klaps und hopp nimmt er mich fest. Ah, der da ist prächtig. Na, was ist? Legt mich in Ketten. Los, bringt mich ins Gefängnis. Doch ganz so einfach ist es nicht. Denn wem Obelix einen Klaps gegeben hat, der ist gar nicht in der Lage, irgendjemanden festzunehmen und in Ketten zu legen. Hey, bringt mich ins Gefängnis. Ich habe einen Legionär K.O. geschlagen. Ja, hört mich denn keiner? Ach, das muss das Gefängnis sein. Hier, der gehört euch. Ich hab ihn K.O. geschlagen. Kann ich jetzt rein? Endlich klappt es. Obelix! Da bist du ja, Asterix. War gar nicht gleich zu finden. Jetzt aber los. Gib mir vom Zaubertrank zu trinken. Flasche hängt an meinem Gürtel. Ach so, ja gut. Hier. Endlich frei! Manchmal frage ich mich, ob dieser Zaubertrank nicht doch ein Verkaufsschlager wäre. Los, komm! Es ist zu spät, um hier noch Spezialitäten zu kaufen. Das holen wir dann in Lugdunum nach, unserer nächsten Etappe. Ist es weit nach Lugdunum? Ja, wir brauchen einen Wagen. Diesmal haben die beiden Glück. Sie erwischen eine Postkutsche nach Lugdunum, nach Lyon also. Der römische Kutscher ist zwar nicht damit einverstanden, Passagiere zu fahren, aber seit wann ist das für die Unbesiegbaren ein Problem? Was die Gallier nicht wissen, der Präfekt Unnutzus erwartet ihre Ankunft und hat natürlich vor, sie festzunehmen. Davon wiederum hat die gallische Untergrundbewegung in Lugdunum gehört. Man beschließt, den Reisenden zu helfen und die römische Garnison für ein paar Stunden weitgehend außer Gefecht zu setzen. Wir lassen den Wagen hier stehen und gehen zu Fuß weiter. Das ist vorsichtiger. Ich verlasse ihn nur ungern, den Römer. Ich habe ihn gefesselt. Lass ihn nur. Irgendjemand wird ihn ganz sicher befreien. Gut. Oh. Die Stadt ist gut bewacht. Alle Zugänge sind von den Römern abgeriegelt. Vielleicht erwarten sie jemanden. Los, durch! Alarm! Alarm! Jetzt wird's brenzlig. Für wen? Psst. Mein Name ist Schönfix. Schnell, hier rein. Schönfix hat die Gallier abgepasst und in einen Hinterhof geführt. Hier erzählt er ihnen von der Untergrundbewegung. Und er erzählt, wie sie die Römer beschäftigen wollen. Lugdunum hat eine Unzahl von Gässchen, das reinste Labyrinth. Kein Römer traut sich normalerweise da hinein. Aber sie werden die Römer schon hineinlocken. Und es klappt. Schönfix erzählt dem Präfekten, dass er weiß, wo sich die Vogelfreien aufhalten. Gierig folgt die gesamte Garnison Schönfix in die verwinkelten Gassen. Für Asterix und Obelix hat Schönfix inzwischen einen Wagen besorgt. Und er hat sogar an die Lugdunumer Spezialitäten gedacht. Ein Paket mit Würsten und Fleischklößen liegt schon im Wagen. Ganz Gallien will, dass Asterix und Obelix die Tour de France gewinnen. Nun geht es im gestreckten Galopp auf die nächste Etappe. Das Ziel heißt Nike. Heute überall gut bekannt als Nizza. Aber weit kommen sie nicht. Römerstraße 7. Hier sind wir richtig. Oh, was ist das? Ein Stau. Das haben die beiden nicht gewusst. Es ist Urlaubszeit und alles fährt ans Meer, um sich zu erholen. Aber im Stau scheint es mit der Erholung nicht weit her zu sein. Wütend schreien sich die Reisenden von Wagen zu Wagen an. Aus dem Weg! Nennt man das Erholung? Die Spinnen, die Lutetia. Da drüben ist ein Gasthaus. Komm, wir essen einen Happen und suchen uns ein ruhiges Plätzchen. Eine gute Idee. Aber so gut ist die Idee dann doch nicht. Wo viele Menschen unterwegs sind, ist auch die Verpflegung entsprechend. Wildschwein gibt es nicht. Und höflich ist man hier auch nicht gerade. Schließlich gibt es genug, die ihr Geld hier ausgeben. Aber irgendwann erreicht jeder sein Ziel. Olivenbäume zeigen das Ende der Etappe an. Wir sind da, Obelix. Aussteigen. Hübsch hier. Die Palmenallee am Meer entlang. Wie heißt sie denn? Promenade der Bretonen. Komm jetzt, wir müssen schnell noch die hiesige Spezialität kaufen. Siehst du, dort ist ein Gemüsestand. Ein Wildschweinstand wäre mir lieber. Eine Amphore voll Salat zum Mitnehmen, bitte. Ist der gut, der Salat, Nizza Oas? Ausgezeichnet und vor allem besser als der Fleischsalat hier. Auf geht's in Richtung Massilia, unserem nächsten Etappenziel. Da sind sie, da vorn, ein kleiner und ein dickes Monstrum. Was? Ich bin nicht dick, ich bin nicht dick. Ein bisschen stark vielleicht, aber nicht dick. Keine langen Reden, Obelix. Weg hier. Dickes Monstrum, da hört sich doch alles auf. Los, ins Meer. Und pass auf den Spezialitätensack auf, dass er nicht nass wird. Ja. Ah, ist das herrlich. So ein Bad im Meer. Da, vor uns ein Ruderboot. Ja. Genau das brauchen wir jetzt. Ohne groß zu fragen, entern Asterix und Obelix das Ruderboot und fahren auf dem Seeweg direkt nach Massilia, nach Marseille. Wenn Obelix am Ruder ist, ist das überhaupt kein Problem. Nur, dass Obelix dabei ständig redet. Ich bin nicht dick. Nein, mein Herr. Nur kräftig gebaut. Und außerdem sind alles nur Muskel. Kein Fett, Muskel. Bin überhaupt nicht dick. Nach einer längeren Seereise landen unsere Freunde schließlich im schönen Massilia, Dieser Ort ist bekannt für seine Bouillabaisse, einer Fischsuppe. Also suchen sie Cäsar Kneipix auf, den Wirt der Schiffertaverne. Als der hört, dass sie am liebsten ein Wildschwein und eine Ziegenmilch hätten, erkennt er sie sofort als die beiden Gallier, die überall gesucht werden. Und wieder haben sie Freunde gefunden. Sie bekommen nicht nur die Bouillabaisse, sondern der Wirt und seine Freunde stellen sich auch noch den Römern in den Weg. Sie spielen einfach ein Spiel mit glänzenden Kugeln, die nacheinander auf den Weg geworfen werden. Bei diesem Spiel lässt sich kein Mann aus Massilia stören, von nichts und niemandem. Pech für die Römer. Während Asterix und Obelix weitergehen, geht schon langsam die Sonne unter. Beeilung, Obelix! Ich möchte möglichst bald in Tolosa sein. Bald ist es Nacht. Na, was habe ich gesagt? Man sieht schon gar nichts mehr. Na gut. Lass uns hier gleich schlafen, Obelix. Wir marschieren morgen weiter. Gute Nacht, Asterix. Gute Nacht, Obelix. Und wo werden die tapferen Gallier am nächsten Morgen geweckt? Obelix, wach auf! Wir sind mitten im römischen Lager eingeschlafen. Jetzt wird's lustig. Schnell, nehmt sie gefangen! Wir führen sie nach Tolosa zum Präfekten mitgenommen. Es sind viele. Ich nehme ein Schlückchen Zaubertrank. Ich fang schon mal an, Asterix. Und einige Sekunden, nachdem zum Morgenappell geblasen wurde, steht kein Römer mehr auf dem Bein. Sag mal, Obelix. Ja? Da fällt mir ein, der Römer sagte doch vorhin, er wollte uns nach Tolosa bringen. Ja, ja. Gute Idee. Lassen wir uns doch ruhig von den Römern dorthin bringen. Ja, aber wir müssen noch etwas warten, bevor wir es ihnen sagen können. Jetzt hören sie schlecht. Der da war's. Der hat von Tolosa geredet. Los, aufwachen! Ich hol Wasser, damit sie zu sich kommen, die Armen. Ihr wollt endlich aufwachen. Wir ergeben uns. Ich sag euch doch, wir ergeben uns. Ehrenwort? Ehrenwort, jedenfalls im Moment. Sieg, Sieg! Nehmt die beiden Männer fest. Augenblick, ich muss sie doch erst wieder munter machen. Ihr gebt also zu, dass ihr den römischen Legionären unterlegen seid. Sogar der Dicke da. Wer ist hier Dick? Oh, ich dich, Obelix, du verderbst noch alles. Legt sie in Ketten. Ich bin nicht Dick. Jetzt beginnt ein lustiges Spielchen. Obelix wird in Ketten gelegt. Und für Obelix braucht man eine Menge Ketten. Dann ist Asterix dran. Beeilung, Beeilung! Ich bin nur nicht verkümmert! Dann sucht der römische Schmied den Hammer, um Asterix Ketten zu verschließen. Hier ist der Hammer! Danke! Obelix hat einfach seine Ketten gesprengt, um dem Schmied den Hammer zu reichen. Er ist völlig verwirrt. Trotzdem beendet er sein Werk an Asterix Ketten. So, fertig! Gut! Legt meinen Freund schnell wieder in Ketten. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ja, ja, ja! Der Schmied kommt nur langsam voran. Ja. Zittert doch nicht so, so schafft ihr es nie. Ich helfe euch, sonst sitzen wir morgen noch hier. Ach ja, sehr nett. Jetzt ist der Schmied mit seinen Nerven völlig am Ende. Trotzdem gelingt es ihm schließlich irgendwie, die beiden doch noch in Ketten zu legen. Erleichtert macht der Schmied dem Centurio Meldung. Meldet, die Gefangenen sind gefesselt. Einen Augenblick. Wir haben unseren Sack mit den Spezialitäten da vorn liegen lassen. Bleib hier, Asterix. Ich hol ihn schon. Na, beruhige dich, Schmied. Dann verladen wir sie halt ohne Ketten auf den Wagen. So wird es gemacht. Asterix und Obelix liegen bequem auf einem Pferdewagen und sind unterwegs nach Tolosa oder Toulouse. Siehst du, so kommen wir ungestört nach Tolosa. Das Komischste an der Sache ist, dass wir, die Gefangenen, fahren, während die anderen zu Fuß gehen. Die spinnen, die Römer. Nach einer langen Reise ohne Zwischenfälle erreicht der Trupp Tolosa. Der Centurio reitet sofort zum Präfekten, um ihm die Gefangenen zu übergeben. Insgeheim freut er sich schon auf einen ruhigen Schreibtischposten in Rom. Doch daraus wird wohl nichts. Denn als er mit dem Präfekten bei seiner Truppe ankommt, sind die Gallier weg. Und die restlichen Römer liegen demoliert in der Gegend herum. Für den Centurio hat Asterix nur eine Nachricht hinterlassen. Sie wären nicht nach Tolosa gekommen, um den Präfekten zu sehen, sondern um Wurst zu kaufen. Das haben sie auch getan. Inzwischen sind sie dabei, Tolosa schon wieder zu verlassen. Tolosa gefällt mir. Ist die Wurst auch gut? Ein Gedicht, Obelix, ein Gedicht. Die erzürnten Römer veröffentlichen in ganz Gallien Steckbriefe, die demjenigen, der unsere beiden Helden fängt, eine hohe Belohnung versprechen. Das hat Folgen. Überall im Land stehen Gallier vor den Tafeln und bewundern die tollen Burschen. Zum Beispiel in Aginum oder Agen. Gute Idee, die Tour de France. Vielleicht werden wir auch Etappenstadt. Bestimmt. Sie halten hier, um unsere berühmten Pflaumen zu kaufen. In Tolosa waren sie schon. Und so wächst sich die Tour zu einem Triumphzug aus. Als der Pferdewagen mit Asterix und Obelix in Aginum einrollt, säumen Menschenmassen die Straßen, um die beiden zu begrüßen und anzufeuern. Schau nur, Asterix, die vielen Menschen. Das ist sehr nett von Ihnen, aber Sie bringen uns damit in Gefahr. Wie wahr? Im Ort wartet schon ein Gastwirt auf Sie, um Sie zu Pflaumen und Wildschwein einzuladen. Vorsicht, Obelix. Man hat uns schon mal reingelegt. Wildschwein! Komm, Asterix! Aufgepasst, Obelix! Oh, Asterix, du bist zu misstrauisch. Aber Asterix soll Recht behalten. Der Wirt, Odalix, will nämlich um jeden Preis die 50.000 Sesterze Belohnung kassieren. Deshalb hat er die Wildschweine mit ganz viel Schlafmittel versehen. Um keinen Verdacht zu erregen, übergibt er ihnen zunächst ein Säckchen mit den berühmten Aginumer Pflaumen. Dann serviert er die Wildschweine. Bitteschön. Obelix, warte. Später, ich habe Hunger. Ich warte. Erst soll der Wirt probieren. Der Wirt weigert sich. Jetzt ist sich Asterix ganz sicher. Iss! Was bleibt dem Wirt anderes übrig? Er probiert einen Happen und fällt ohnmächtig um. Ich hab's doch geahnt. Was macht denn der? Legt sich hin und schläft? Bist du denn nicht müde, Obelix? Müde? Nein, ich bin eher noch etwas hungrig. Das Wildschwein hatte einen Nachgeschmack, der Tote aufwecken könnte. Oh, nun gut, dann komm jetzt, Obelix. Schön, wenn man so schlafen kann wie der da. Weg hier! Die Römer werden unseren Gastgeber schon wecken. Zu Pferde, aber ohne Wagen, eilen unsere Freunde weiter. Ohne Wagen haben wir mehr Bewegungsfreiheit. Gib mir doch den Sack, Obelix. Dein Gewicht und das vom Sack, das ist zu viel für das Pferd. Mein Gewicht? Was soll mit meinem Gewicht sein? Du bist zu schwer. Hä? Ja, du hast zu viel Gewicht. Hä? Gib mir den Sack und stell dich nicht so an. Herr Asterix muss immer kommandieren. Ja. Herr Asterix ist der Chef. Ja. Herr Asterix hat immer recht. Ja. Nein, wenn das Pferd den Sack und mich nicht mehr tragen kann, dann trage ich eben das Pferd. Auch die besten Freunde vertragen sich nicht immer. Ein langes, gegenseitiges Schmollen begleitet die beiden auf den nächsten Kilometern. Bis das Pferd von Obelix einfach zusammenbricht. Na, was habe ich gesagt? Nein, mein Herr, das Pferd ist ganz einfach müde am Ende der Etappe. Du bist eigensinnig, Obelix, aber du hast recht. Die Etappe war lang. Wir legen uns hier schlafen. Einem anstrengenden Tag für Mensch und Tier folgt eine erholsame Nacht mit tiefem Schlaf. Am Morgen soll es weitergehen. Aufstehen, Obelix. Genug geschlafen. Nur noch ein bisschen. Also gut, los Asterix, gib mir den Sack. Mein Pferd ist jetzt ausgeruht. Wo hast du ihn versteckt? Den Sack? Ich habe den Sack nicht angerührt. Aber hier habe ich ihn gestern Abend hingestellt. Obelix? Ja? Es ist sonnenklar, dass uns jemand den Sack mit den Spezialitäten gestohlen hat. Hey. Wir müssen ihn wiederfinden, Obelix. Ja. Ohne den Sack hätte unsere Tour keinen Sinn gehabt. Hm. Die Diebe können nicht weit gekommen sein mit dem schweren Sack. Hm. Aufsitzen! Fein! Los! Pferdchen! Hi-hat. Jetzt haben wir euch geschnappt, Gallier! Obelix, schnell, verstecken! Ja. Asterix und Obelix spähen hinter Bäumen hervor auf eine Lichtung. Und sie sehen zwei Räuber mit ihrem Sack. Die Räuber beteuern gerade, dass sie nicht Asterix und Obelix heißen, sondern Sinus und Cosinus. Sie wären zwar Räuber, aber römische Räuber. Dass ich nicht lache beim Saturn! Ihr passt genau auf die Beschreibung. Ein kleiner und ein dickes Monstrum mit einem Sack. Ich helfe dir, von wegen dickes Monstrum. Beruhige dich, Obelix. Wir folgen ihnen in einiger Entfernung. In der großen Stadt Burdigala, man kennt sie heute unter dem Namen Bordeaux, weiß man bereits von der Gefangennahme. Das Volk ist traurig. Denn eine Tafel verkündet, was mit ihren Helden geschehen soll. Asterix und Obelix, die beiden Gallier, die es wagten, Rom herauszufordern, kommen auf dem großen Platz von Burdigala an den Pranger. Garnisonskommandant General Motus wird zur Bevölkerung sprechen. Und er spricht. Er zeigt den Sack als Beweis, dass die Gefassten die Gesuchten sind. Die aber widersprechen. Erneut beteuern sie, dass sie Sinus und Cosinus heißen. Diese Männer sagen die Wahrheit. Und jetzt gebt uns den Sack, wir haben's eilig. Alles hilft uns. Obelix, nutz die Gelegenheit und hol den Sack. Ja. Ich hab den Sack, Asterix. Bleiben wir noch ein bisschen? Ich find's lustig. Nein, wir werden hier nicht mehr gebraucht. Wir haben's eilig. Halt! Wir müssen noch die hiesigen Spezialitäten kaufen. Ah ja. Eine Amphore weißen Burdigala und Austern, bitte. Zum Mitnehmen. Ja. Gerne. Ich pack's Ihnen ein. Austern sind ja gut, aber Wildschweine kann man auch in den Monaten essen, die nicht auf R enden. Ja, ja, wir gehen zum Hafen. Mal sehen, ob wir nicht ein Schiff für die Rückreise finden. Und es ist kaum zu glauben. Am Hafen liegt nicht nur ein Schiff aus Amorika, das wieder zurückfährt, wenn es entladen ist. Es hat auch eine ganz besondere Ladung. Hinkelsteine. Um die kümmere ich mich schon. Da kenne ich mich aus. Und hopp, und hopp, und hopp, und hopp, und hopp. Der Kapitän ist begeistert, die berühmten Gallier an Bord zu haben. Außerdem ist sein Schiff noch nie so schnell entladen worden wie heute. Gern nimmt er die beiden mit nach Hause. Auf der Fahrt stoßen sie nicht auf Römer. Ihre Galeeren wagen sich nicht so weit hinaus. Aber Piraten treffen sie. So ist dann doch noch für Unterhaltung gesorgt. Zielhafen schließlich ist Geso Cribate. Und hier wird es noch einmal gefährlich, denn es handelt sich um einen Kriegshafen. Um nicht aufzufallen, lassen sich Asterix und Obelix in Säcken von Bord bringen. Alles geht gut. So lange, bis ein Römer zweien seiner Legionäre das Heraustreten befiehlt. Die Gallier denken, sie sind gemeint und die Luft wäre rein. Die Gallier! Oh, los, weg hier, Obelix. Und vergiss nicht den Sack mit den Spezialitäten. Ja. Alarm! Alarm in einem Kriegshafen. Das bedeutet das totale Chaos. Asterix und Obelix haben keine Zeit zu verlieren. Im allgemeinen Durcheinander gelingt es ihnen zu entkommen. Unsere Tour de France geht dem Ende zu, mein alter Obelix. Ja, es ist nicht mehr weit zu unserem Dorf, mein alter Asterix. Vor dem gallischen Dorf bietet sich das alte Bild. Die Palisade und eine Römerkette davor. Schau! Immer noch die Absperrung rings um das Dorf. Warte, ich trinke den restlichen Zaubertrank. Und jetzt nichts mehr an Obelix. Halt! Hier kommt ihr nicht durch! Soll ich den Sack halten, Obelix? Nein, Asterix. Es geht sehr gut mit einer Hand. Danke. So, ich glaube, jetzt können wir durch. Die Formalitäten sind erledigt. Warte, einen muss ich wieder aufwecken. Du, sag Inspekteur Lucius nichts als Verdruss Bescheid, dass wir zurück sind und dass wir ihn zu einem Festmahl einladen zum Beweis, dass wir die Wette gewonnen haben. Wir haben die Tour durch Gallien gemacht. Nachdem das gesagt ist, legen unsere beiden Helden das letzte Stück Weges zum Dorf zurück. Sie werden bereits erwartet. Von Trubadix, der kein Willkommenslied singen darf. Von Majestix auf seinem Schild. Von Miraculix, dem Druiden. Und von all den anderen ebenso eigensinnigen wie liebenswerten Galliern. Und an diesem Abend muss Generalinspekteur Lucius nichts als Verdruss blutenden Herzens seine Niederlage eingestehen. Hier bin ich, Gallia. Und hier sind die Leckerbissen, die wir aus ganz Gallien geholt haben. Schinken aus Lutetia, Backpfeifen aus Camaracum, Wein aus Durocotorum, Würste aus Tolosa, Schnittwurst aus Lugdunum, Salat Nizawaz, Bouillabaisse aus Massilia, Austern und Wein aus Budigala. Doch eines fehlt bei unserem Bankett: die Spezialität unseres Dorfes. Sehr richtig, Obelix. Oh, nichts als Verdruss. Unser Dorf bietet dir seine Spezialität an. Aha. Eine Feige. Wie? Eine Ohrfeige. Oh! Und zur Feier des triumphalen Endes der Tour de France veranstalten unsere Freunde ein großartiges Gelage unter freiem Himmel. Das erste Festessen mit mehr als 3 Sternen. Die Gallier essen die köstlichsten Spezialitäten ihres schönen Landes. Und der Römer liegt daneben und sieht Sterne. Und diese